Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Müller. Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind. Ein bisschen Schwiegersohn, ein bisschen Straßenköter, ein bisschen Hallodri. Die Fans mögen solche Typen, diese lausbubenhaften Schwiegersohn-Vollstrecker. So lässt sich das Magazin Elf Freunde heute über den dreifachen Torschützen Thomas Müller aus. Um ehrlich zu sein, ich bin ja von Natur aus eher skeptisch. Und deshalb, damit hatte ich nicht gerechnet. Der Jubel im Biergarten jedenfalls war unbeschreiblich. Und das bereits nach 12 Minuten. Ja, Biergarten. Früher hatte ich solche Spiele gerne im China-Imbiss an der Ecke verfolgt. Leider ist der inzwischen geschlossen. Ich mochte die Art, wie die Asiaten dort die Spiele verfolgten und vor allen Dingen, wie sie die deutschen Spielernamen aussprachen, indem sie etwa ganze Silben oder aber zumindest einige Vokale schlicht verschluckten. Balak, Pedalski, Schweinstück und so weiter. Wie sehr die Müller-Tore gestern zu einer Art von Initialzündung geraten sind, jetzt vollends auf den WM-Zug aufzuspringen, das habe ich heute Morgen bei der Lektüre der Zeitung nur zu gut an mir selber feststellen können. Etwa eine Stunde lang studierte ich die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung Südkoreas, so wie sie in der Rheinischen Post wiedergegeben war. Das Team spielt seit wenigen Minuten seine erste Partie gegen Russland. Und so sehr ich auch durchzählte, ich kam nur auf 9 Spieler. Jung, Lee Jong, Hong, Kim Yang-gwon, Yo-ho Park, Ki Han, Lee Churik-yong, Ko und Son Park Chu Yang. Das sind 9. Ein Freund meldete sich telefonisch und ich berichtete ihm ganz aufgeregt, du, Südkorea spielt heute Nacht nur mit 9 Leuten. Ist doch egal, sagte er, gestern jedenfalls, das war ein guter Tag. Stimmt, sagte ich, ein richtig guter Tag. Waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no smog. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dough. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a triple-double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day. Hit the showers, didn't even get no static from the cowards, cause just yesterday them booze tried to blast me, saw the police and they rolled right past me, no flexing, didn't even look in a brother's direction as I ran the intersection, went to show dog's house, they was watching your MTV raps, what's the haps on the craps, shake em up, shake em up, shake em up, shake em, roll em in a circle of homies and watch me break em with a 7, 7-Eleven. 7-Eleven, 7 even back door, little Joe. I picked up the cash flow. Then we played bones, and I'm yelling domino. Plus, nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Musik vom amerikanischen Rapper Ice Cube. It was a good day. Es war ein guter Tag. Eine südkoreanische Version von diesem Titel von Lee Sung. Mit dem Namen Fly High werden wir im Laufe dieser Sendung selbstverständlich auch noch hören. Müller. Wenn wir eingangs den Schotten Frankie Miller gehört haben, dann zeigt das, ja, ich will es müllern lassen. Frankie Miller, zu Deutsch Frank Müller, ein Namensvetter also, wenn man so will, von uns allen. Meines Wissens hören rund 1 Million Menschen hierzulande auf den Namen Müller. Und wenn man noch alle Ableitungen, Variationen hinzunimmt, Möller, Mühlmann, Möhlmann, Möllmann, Möllemann, Müller Wohlfahrt, Müller Westernhagen, dann lässt sich sagen, letztlich sind wir fast alle irgendwie Müller. Nicht auszudenken, die Sache gestern wäre schiefgelaufen, Ronaldo hätte so richtig eingeschenkt. Gut, ich wäre schon vorbereitet gewesen. Musikalisch meine ich. Wo war ich gleich stehen geblieben? Ronaldo hätte so richtig eingeschenkt. Enttäuschte Abgänge im Biergarten. Weinende Gesichter womöglich. Flüche. Einige Sätze für den Fall einer Niederlage hatte ich mir bereits zurechtgelegt. Schade, dass Schottland nicht dabei ist, hätte ich gesagt. Und für den Fall, dass niemand reagiert, hätte ich hinzugefügt, schade, dass Finnland nicht dabei ist. Komplett sinnfreie Bemerkungen, die allerdings helfen, eine Niederlage halbwegs wegzustecken. Dann halte ich jetzt eben zu Peru. Auch das hatte ich mir vorgenommen, für den Fall einer Niederlage lauthals zu verkünden. Peru spielt doch gar nicht mit, hätte mir womöglich irgendjemand entgegengeschleudert. DSE, hätte ich zurückgebrüllt. Der Yogi hätte mal den Dominik Strohengel mitnehmen müssen. Den nennen alle nur kurz DSE. Ein Hühne von Kerl, ein Brecher. Und überhaupt, meine Messlatte für die WM heißt Bielefeld gegen Darmstadt. Ein Jahrhundertspiel. So hätte ich zurückgekeilt. Ach so, Peru spielt gar nicht mit? Dann halte ich zu Mexiko. Der Sänger und Gastronom Alberto Colucci, den wir hier gerade gehört haben, mit seiner Hymne Lilien vor, aus dem Jahr 1988, betrieb zu jenem Zeitpunkt ein Restaurant, das Ristorante La Musica in Darmstadt. Ruhetag für all diejenigen unter euch, die sich dort mal hin verirren sollten, ist der Mittwoch, wenn denn dieses Restaurant noch existiert. Müller. Wer wird denn nun Weltmeister? Viele fragen sich das. Wir? Nun ja, da gibt es noch einiges aus dem Weg zu räumen. Die Südamerikaner freilich zeigen sich zu Beginn lange nicht so dominant, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Die Europäer spielen nicht schlecht, selbst da, wo sie verlieren. Stichwort England. Die Afrikaner wirken bis hierhin ein wenig inspirationslos, nicht zwingend genug vor dem Tor. Das gilt auch und insbesondere für die Löwen aus Kamerun, gerade noch gebändigt von den tapferen Mexikanern. Woraus wir lernen, Löwen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Seien es nun solche aus Kamerun oder aber auch die aus München vom TSV 1860. Wobei es schon auffällig ist, wie viele Mannschaften auf die eine oder andere Art mit Lebewesen aus dem Tierreich verknüpft sind. Nicht nur die Löwen aus Kamerun gibt es da, denken wir etwa an die Wölfe hierzulande aus Wolfsburg. Die Zebras aus Duisburg, die Adlerträger von der Frankfurter Eintracht oder aber den Preußen aus Münster. Das gefährlichste Tier allerdings trägt niemand im Wappen. Und daran sehen wir, Fußball verändert die Welt, die neuerdings vor einem Lebewesen zittert, das bislang zumindest für relativ harmlos erachtet wurde. Seal nennt es der Engländer, Plural Seals. Robben. Müller. Der britische Sänger Seal war, wir wissen das, 7 Jahre lang mit dem deutschen Model Heidi Klum verheiratet, das aus Bergisch Gladbach stammt, wie übrigens auch Mats Hummels. Torschütze im gestrigen Spiel neben Thomas Müller. Kann Hummels Robben stoppen? Eine schwierige Frage. Und wie ging das mit Fußball überhaupt los? Damals. Auch das nicht leicht zu beantworten. Bei solcherlei schwierigen Fragen höre ich seit einiger Zeit zunächst einmal bei der Echse nach, gespielt von Michael Hatzius. Sie hat bereits den Urknall damals miterlebt und, besonders wichtig, sie scheint mir insgesamt glaubwürdig. Ihren Ausführungen zufolge entstand Fußball in der Kreidezeit. Damals konnte es sich jeder leisten, ein Spielfeld abzukreiden. Interessant auch, wie die Echse sich bereits vor Jahren über ihre eigene aktive Zeit als Fußballer geäußert hat. Ja, das war damals auch EM, die erste EM 2012, Millionen Jahre vor Christus. Und wir Echsen, wir sind hervorragende Fußballspieler. Wir Echsen sind hervorragende Fußballspieler. Viel besser als zum Beispiel Robben. Ja. Ja, wobei, auf Robben hacken ja eh immer alle rum, insofern, ich muss auch zugeben, ja, ohne die Hilfe von meinen schwarz-gelben Insektenkumpels hätten wir gar nicht gegen die Robben gewonnen, ne? Also ich sage mal, ohne Hummels hätten wir das alles nicht geschafft. Thank you. Steve Miller, fly like an eagle, flieg wie ein Adler, Müller. Es gab in meiner alten Heimatstadt dieses Schuhhaus, Gerstenberg. Wenn ich sonntags mit meinem Vater zu Spielen der örtlichen HSV ging, der Hammer Spielvereinigung, dann ertönte in der Halbzeitpause regelmäßig der Werbeslogan auch dieses nicht mehr existierenden Schuhhauses, der mir heute noch in den Ohren klingelt. Wer von Schuhen spricht, spricht von Gerstenberg. Auf Thomas Müller gemünzt, müsste man vielleicht so sagen. Wer von Müller spricht, spricht von Müller. Der Thomas und der Gerd, beide bei den Bayern. Beide, jeder zu seiner Zeit, ausgestattet mit diesem unnachahmlichen Riecher. Und beide doch so verschieden, dass man gar nicht umhin kann zu sagen, der Bob Dylan. Wo er recht hat, hat er recht. The times, they are changing. Natürlich, 3 Tore in einem Spiel, im Auftaktspiel für uns, bei so einem Gegner ist natürlich was Herrliches. Ja, war wieder eins schöner wie das andere. Ich glaube, wir werden Gruppensieger und könnten dann England oder Brasilien ausschalten und mit Italien ins Endspiel kommen. Und ich wünsche mir nur, dass ich auch das entscheidende Tor schießen werde wie Helmut Rahn 1954. Ein bewundernswerter, ich muss schon sagen, ein beneidenswerter Optimismus. Gerd Müller, wie Sie das so mit ein, zwei Sätzen skizzieren, dieses Traumendspiel. Sie wissen nämlich selber wahrscheinlich am besten oder können sich zumindest vorstellen, wie lang dieser Weg ist bis dorthin. Hoffen wir, dass es gelingt und Ihr Wunsch wäre ja unser aller Wunsch. Also toi, toi, toi in Mexiko. Thomas Müller und Gerd Müller, die wir da eben gehört haben. Gerd Müller im Gespräch mit dem Kultjournalisten Harry Valerien Müller. Der Name hat Geschichte, auch und gerade natürlich im deutschen Fußball. Thomas Müller, Andreas Müller, Dieter Müller, Andi Möller. Auffällig ist, dass viele der Müllers, die vielleicht nicht ganz den Bekanntheitsgrad der Genannten erreicht haben, im Laufe ihrer Karriere irgendwann einmal in Bielefeld gelandet sind. Das zumindest haben meine Studien ergeben. Was Schneider Berlin fürs Boxen, das ist Müller Bielefeld für den Fußball. Meine Studien, nachdem ich im Lauf des Tages mit dem Studium der Mannschaftsaufstellung Südkoreas abgeschlossen hatte. Noch aktuell findet sich ein Müller im Aufgebot Bielefelds, Christian Müller. Einer der wenigen Müller, deren Weg nicht über Bielefeld führte, ist der Torwart Detlef Müller, über dessen Laufbahn das Buch viel mehr als ein Spiel 100 Jahre Westfalia Herne schier Unglaubliches zu berichten weiß. Als 20-Jähriger kommt Detlef Müller im Sommer des Jahres 1985 zur Herner Westfalia. Das ist erst einmal zugegeben, nichts Ungewöhnliches. Westfalia Herne, Sommer 1985. Anfangs konkurrierte Detlef Müller, der Torwart, mit dem aus der A-Jugend hervorgegangenen Carsten Eisenmenger, später Profi, Freiburger FC, Hannover 96, um einen Stammplatz in der Oberliga 11 von Westfalia Herne. Müllers Vorbild damals war Toni Schumacher, mit dem ihn nicht nur ein unbedingter Leistungswille, sondern auch die Frisur verband. Im Sommer 1988 erholte sich die mittlerweile unangefochtene Nummer 1 des SC Westfalia Herne, Detlef Müller eben, am türkischen Meer und wurde dort beim Strandfußball vom ehemaligen BVB-Profi Erdal Keser angesprochen. Thorsten Gamka, der ehemalige Westfalia-Manager, schilderte, was danach passierte. Bevor er in Urlaub fuhr, sagte mir Müller, dass er bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung nicht dabei wäre, weil er sich etwas länger erholen wolle. Aus den 3 Wochen Urlaub sind dann mittlerweile 16 Jahre geworden. Irgendwann rief Müller mich an und sagte, Thorsten, ich komme nicht zurück und bleibe in der Türkei. Ich war perplex und dachte mir, jetzt dreht er vollkommen durch, weil er auch sonst schon mal manchmal etwas neben sich stand. Ich musste einen neuen Torwart besorgen, denn Detlef ist in der Türkei geblieben. Im Oktober wollte sein neuer Verein eine Ablöse bezahlen. Ich bin in die Türkei geflogen und am Flughafen begrüßte mich das Blitzlichtgewitter der Fotografen. Es war das Jahr, in dem Toni Schumacher zu Galatasaray Istanbul gegangen war. Auch Detlef Müller etablierte sich in der türkischen Liga und wurde schnell zum Liebling der Massen, die ihn als Panther vom Bosporus verehrten. Nach 5 Jahren wurde Müller türkischer Staatsbürger, konvertierte zum Islam und nahm den Namen Metin Mert an. Vor ein paar Jahren war ich erneut in der Türkei im Urlaub und ging zum Friseur. Über dem Spiegel hing ein Bild von Metin Mert. Ich erzählte dem Inhaber die ganze Geschichte und anschließend brauchte ich als der Mann, der Detlef Müller damals in die Türkei entlassen hatte, auch den Haarschnitt nicht zu bezahlen. Soweit Thorsten Gamka und seine Erinnerungen. Das Goethe-Institut befindet Kalli Feldkamp, Sigi Held, Toni Schumacher, Rüdiger Abramczyk und der legendäre Detlef Müller, der vom Torhüter bei Westfalia Herne zum Panther vom Bosporus avancierte und hier blieb. Sie personifizierten weit über ihren Status als Fußballhelden auf Bank und Rasen hinaus die am Bosporus sprichwörtliche deutsch-türkische Freundschaft. Müller, der Panther vom Bosporus. Bei meinen Studien bezüglich Detlef Müller, dem Torwart, den ich hier gerade versucht habe, zumindest skizzenhaft ihn und seinen Werdegang zu beschreiben, bei diesen Recherchen wesentlich geholfen, hat mir ein Mann namens Tobias Bermann aus Hamburg, Westfalia Herne, Spezialist und natürlich auch Anhänger stammt er doch natürlich eben aus dieser Stadt. Unmittelbar vor der Sendung hat Tobias mir noch eine zusätzliche Mail geschrieben, die ich irgendwie rührend und toll finde und hier vielleicht mal ganz kurz wiedergeben darf. Ich, schreibt er, habe gerade noch mit Uli Reimann gesprochen, heutiger Sportdirektor und damaliger Mitspieler von Detlef Müller. Was Müller heute macht, weiß er auch nicht, aus den Augen verloren. Aber er würde ihn als Typ der eher verrückten Art beschreiben. Sehr nett und freundlich, aber eben auch ein bisschen verrückt. Ein Typ eben. So ist es wohl auch mal vorgekommen, dass Detlef Müller bei einem Elfmeter plötzlich neben Uli Reimann gestanden hat und den Elfer selber treten wollte. Mit dem selbstsicheren Satz, den tust du sowieso nicht rein, hat er sich an Uli gerichtet, der als Elfmeterschütze für Westfalia Herne vorgesehen war. Uli Reimann hat sich wohl nicht beirren lassen und hat das Dingen selbst verwandelt. Aber der Satz ging ihm wohl noch durch den Kopf und ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben. Beste Grüße aus dem Westfalia Herne Archiv, Tobias Bermann. Müller. Erstaunliches geschieht in diesen Tagen rund um diesen Namen, den als Allerweltsnamen zu bezeichnen vor diesem Hintergrund rasch verboten werden sollte. Frau Merkel, bitte tun Sie etwas. Das Musikmagazin Get Happy präsentiert zur aktuellen Ausgabe Nummer 6 eine Zugabe, die es in sich hat. Auf einer insgesamt 500 Heften beiliegenden Vinyl-Single begegnen sich die beiden Brüder Wolfgang und Max Müller. Erstmals nach ihrer kurzzeitigen Zusammenarbeit innerhalb der Band Die tödliche Doris vor mehr als 30 Jahren wieder innerhalb eines gemeinsamen Projekts, sprich für zwei Songs. Während der eine, Wolfgang Müller, den Weg jener Berliner Künstlergruppe Die tödliche Doris prägte, schuf sein Bruder Max Müller mit Gruppen wie Camping Sex und Mutter eine Art Blaupause für die sogenannte Hamburger Schule, durch die sich insbesondere die Gruppe Blumfeld inspiriert fühlte. Ebenso vermutlich auch Jan Müller und überhaupt Tokotronic. Wolfgang Müller und Max Müller hier jetzt mit dem Lied Stabil und so großartigen Zeilen wie diesen etwa, ich darf das vorwegnehmen, einem Sieg folgt eine Schlappe, manches Haus besteht aus Pappe. Menschen haben viele Seiten, Persönlichkeit wird das genannt. Manche entfalten sich zu Zeiten, andere bleiben unerkannt. Diese Single hat zwei Seiten, jede Münze, Kopf und Zahl. Alle Seiten uns begleiten, wie auch immer, keine Wahl. Glatter und gekerbter Raum treffen einsam sich im Traum. Eine Spinne hat acht Beine, eine Robbe eher keine. Eine Robbe springt ins Wasser, ergo wird sie sofort nass. Jede Speiche braucht das Rad, eine Leiche fault im Grab. Jeder Krieg folgt einem Frieden, jedem Frieden folgt ein Krieg. Einem Sieg folgt eine Schlappe, manches Haus besteht aus Pappe. Stabil. Das Musikmagazin Get Happy präsentiert mit der aktuellen Ausgabe der sechsten insgesamt als Beilage die gerade gehörte Zusammenarbeit zwischen den beiden Brüdern Wolfgang und Max Müller. Ich sag's nochmal, weil ich dieses Magazin sehr schätze. Insgesamt 500 Heften liegt ein solches wirklich einmaliges Vinyl bei. Wer ein Heft haben sollte, ohne dieses Vinyl, kann sich, das habe ich inzwischen herausgefunden, an Get Happy direkt wenden, um dann eben eine Single zu bestellen. Müller, Thomas Müller, mit der Rückennummer 13. Übrigens trug er die auch schon vor 4 Jahren in Südafrika. So wie auch sein Namensvetter Gerd die 13 trug. Als Glückszahl gilt sie bekanntlich eher nicht. Welch ein Mut also, mit ihr rund 10 Kilometer während eines Spiels herumzulaufen. Wobei es nicht wenige sind, die es mit der 13 bisher versuchten. Michael Ballack etwa. Oder der ehemalige Zockerkönig aus Deutschlands Norden, Uwe Reinders. Jens Jeremies, Mann, was konnte der dazwischen hauen? Rückennummer 13. Mit der Rückennummer 13 Rudi Völler, Karl-Heinz Riedle. In der Halbzeitpause des Spiels England gegen Italien am Samstag präsentierte die ARD das Wort zum Sonntag. Getragen von der Frankfurter Pastoralreferentin Verena Maria Kitz. Seitenwechsel nannte sie ihren kurzen Vortrag, wobei, um es kurz zu machen, ihr Seitenwechsel nicht ansatzweise die Qualität des Reifenwechsels erreichte, Bertolt Brecht. Zum Ende hin schlug Frau Kitz vor, nun könne doch einfach einmal, wer sonst in der Halbzeit üblicherweise das Bier hole, sitzen bleiben, um einen anderen das Bier holen zu lassen. Seitenwechsel. Mal ganz abgesehen von den Spottarien, die danach über der Dame aus Frankfurt zusammen hereinbrachen, es lohnt sich, einmal genau nachzuhalten, wie oft genau Frau Kitz den Begriff Seitenwechsel erwähnt. Sich gewissermaßen während ihrer verbalen Fahrt durch Kaffeeplantagen, Fußballstadien und heimische Wohnzimmer an ihn klammert. Ich habe diesen Job erledigt, nachgezählt und bin anschließend in einer Art Schockstarre verfallen. Die Frau, der fußballerischer Sachverstand doch so komplett zu fehlen schien, Zitat, huch, wir spielen auf das falsche Tor, offenbart geradezu seherische Fähigkeiten, zugegeben im Verborgenen. Seitenwechsel. 13-mal kommt ihr der Begriff über die Lippen. Da ist sie wieder, die ominöse 13. Müller, Thomas Müller, ganz ehrlich, 7 Seitenwechsel würden mir persönlich bereits reichen. Dann wären wir im Finale. Und das würde Müller mit göttlichem Beistand am Ende womöglich ganz alleine erledigen können. So wie sich in diesen Minuten augenscheinlich ganze 9 Südkoreaner gegen die Russen stemmen. Wenn man denn der voraussichtlichen Aufstellung glauben darf, die ich an dieser Stelle gerne noch einmal nenne. Jung, Lee Jong, Hong, Kim Yang-gwon, Yo-ho Park, Ki-han, Lee Churik-yong-ko und Son Park-chu-yang. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talk-Radio mit Jürgen Domian. 날 위해 잔소리를 하시던 엄마를 한없이 원망 또 원망하며 힘들게 살라고 말라 나요 그렇게 맘속으로 외치던 바로 그때 난 참 바보 같았지 또 털 빠진 닭 바닥처럼 초라한 내 차림 때문에 사람들이 많이 모인 자리 괜히 피하며 고개를 들지 못했던 바로 그때 그때 난 참 바보 같았지 Fly high 저 위로 다 말렸던 사랑에 난 호기진 벨 채우는 개마냥 사랑에만 미쳐 친구고 일이고 다 버리고 불철주야 사랑이 전부야 그렇게 외치다 결국 이별이 들이닥쳐 괜히 난 죄 없는 벽을 쳐 떨리는 손으로 붕괴를 감던 그때 그때 난 참 바보 같았지 등을 붙잡고 했던 나의 맹세 다시는 그 지독한 손 냄새 더 맡지 못한다고 내 삶을 비관하지 말자 또 사랑 때문에 내 소중한 일과 사람 그 모든 걸 바람처럼 모른 채 하는 배신잔 더더욱 대지 말자 그리고 언제 어디서나 당당하자 그렇게 다짐하고 24시간이 지나 또 아무것도 지키지 못한 어리석은 나 다시 한번 그 다짐을 반복해 그리고 내 그림자를 보며 소리치며 욕해 왜 그리 또 넌 바보처럼 살았냐고 Fly high 저 위로